Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus. Sie hören eine Andacht von Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper. Leben mit Jesus hat Folgen. Liebe Mitchristen, mir nach spricht Christus unser Held, mir nach ihr Christen alle. So lautet ein sehr bekanntes Lied. Jesus nachfolgen, darauf kommt es im Christsein immer wieder entscheidend an. Doch worin kann für uns heute die Nachfolge Jesu konkret bestehen? Für mich bedeutet Jesu nachzufolgen, immer wieder neu Jesus Botschaft zu hören und zu bedenken. Wie Jesus zu Gott zu beten, nach Jesu Beispiel mutig für Menschen in Not einzutreten. Doch was, liebe Mitchristen, bedeutet für Sie, Jesus nachzufolgen? Nachfolge Jesu. Worin besteht ganz konkret mitten in Ihrem Alltag dieses Wort? Wer in seinem persönlichen Leben mit der Nachfolge Jesu ernst macht, wer also mitten im Alltag das lebt, was Jesus vorgelebt hat, der wird erfahren, dass das Folgen hat. Leben mit Jesus hat Folgen. Welche Folgen ein Leben mit Jesus haben kann und was es also bedeutet, mutig in der Nachfolge Jesus zu leben, davon erzählt ein neues geistliches Lied mit dem Titel Folgen. Den Text des Liedes hat Christoph Zehender verfasst. Und er lautet: Folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen. Komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu lernen, von sich selbst wegzusehen, die Not der Welt erkennen und mutig loszugehen. Heißt Hilflosen zu helfen mit Trost und gutem Rat. Heißt reden, heilen, handeln, so wie Jesus es tat. Folgen heißt zu leben für Gottes großes Ziel, heißt sich dort einzusetzen, wo niemand es sonst will. Die Last des anderen tragen, der schwer zu schleppen hat, sein Kreuz auf sich zu nehmen, so wie es Jesus tat. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich uns allen den Mut, unser Leben in der Nachfolge Jesu zu gestalten, jeden Tag neu. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Pastoralreferentin Barbara Jung-Kasper.